Verabschiedung oder? Einfach? Ich dachte, das wär's jetzt schon. Kommt drauf an, wie ich schneide. Nee, dann machen wir jetzt noch eine Veröffentlichung. Dann schneid. Ich schneide das an den Anfang. Ja. Mach ich. Ja, mach das. Ich schneide das an den Anfang. Glaub es dir. So beginnt die Sendung nachher. Chris, wie hast du ja heute getippt? Was? Beim wie heißt das, was wir da machen? Fußball. Ja. Ja, das sage ich dir erst, wenn Einsendeschluss ist. Ach, dann schon. Mhm. Ist ja jetzt. Hm? Oder? Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Du kannst es ändern, du kannst es noch ändern. Ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Mhm. Ich habe einen Fehler gemacht. Naja, was denn? Ich meine, das kann doch so mit uns auch nicht weitergehen. Ich übe gerade für eine Rolle, für die ich vorsprechen will demnächst. Wie hast du denn Stuttgart-Leverkusen getippt? Noch gar nicht. Mach, Mensch, du hast gar nicht... Es geht gleich los. Beginnen die Spiele nicht mehr um 3:30 wie früher? Was? Ja, dann alles immer mit Ruhe. Keep calm, baby. Hallo. Chris. Ricky. Dein Mikrofonständer zappelt mir noch viel zu laut. Nein, zu laut. Das ist Geheimsprache. Passt ja zum Podcast. Du. Ja. Was wackelt denn da bei dir die ganze Zeit so komisch? Als wenn wir flüstern, hört uns die NSA nicht so gut. Doch, wahrscheinlich schon, aber ich dachte, das macht Eindruck. Wegen Flüsterhubschrauber und sowas. Chris Jericho hat mal gesagt, wenn man flüstert, hören die Leute genauer hin. Ja, und ich hab mal gesagt, wenn man flüstert, hat man Dachschaden. Oder keine Stimme mehr. Was trifft jetzt gerade zu? Ich versuche einfach mal nur ganz genau hinzuhören. Ach so. Was ist denn das für ein scheiß Geräusch bei dir die ganze Zeit? Ist kein Geräusch, wo? Chris, halt doch die Fresse, verdammte Scheiße. Bei dir im Mikrofon, da tut's immer so wackeln. Das hört sich an, wie wenn der Mikrofonständer gegen die Tischkante immer knallt oder so. So ganz leise. Du hast doch vorhin dieses Geräusch nachgestellt. Ja. Kannst du das nochmal machen? Ja, genau. Was ist das denn? Da rumpel ich gegen den Tisch. Aber das hört sich voll scheiße an. Ja, aber wenn wir normal reden, hört man es ja vielleicht gar nicht so gut. Das irritiert mich wahnsinnig. Ich bin ja auch so ein Mensch. Wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn sitze, dann höre ich alle Gedanken. Ja. Ja, und die meisten hören sich immer so an. Hallo, ich bin arbeitslos seit 15 Jahren und verkaufe den Mods. Ich würde mir freuen, wenn Sie mir 1 Euro hätten. Aber überall wackelt auch das Mikrofon. Hey, hey. Psst. Ist eine Sondersendung heute. Wenn der Jet-Set den Jazz ermöglicht. Es ist eine das ist eine Senderverschwörung. Ach so. Eine Sendeverschwörung ist das heute. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja, ich lese gerade die Kultur, den Feuilleton-Bereich bei Spiegel Online lese ich gerade durch. Wollen wir einfach in Medias Res gehen? Du bist mir einfach immer viel zu hektisch. Dass du dir mal einfach so ein Stündchen Zeit nimmst für eine ordentliche Einleitung. Ja. Und sonst so? Nicht sonst. Okay. Alles gut. Ich wollte nur mal alle, die das jetzt hier hören, mitteilen. Ihr seid im elitären Kreis. Ab jetzt geht's echt erst so richtig los. Die ersten 4 Folgen, das waren Nebelkerzen. Nebelkerzen. Ja. Im Prinzip wollten wir da eigentlich nur den Hörer erstmal auspendeln. Ja, mit genau. Unserem Podcast-Pendelmeter. So sieht's aus. Und in der 5. Folge ist dann Ronald Pufalla unser Gast. Ist das nicht die 5? Das ist die 5. Nebelkerze, Ronald Pufalla. So. Aber das wäre die 4. Ausgabe gerade. Das 4. Geheimprojekt sozusagen. Aber ist Ronald Pofalla zugeschaltet oder im Studio? Der ist schwul. Und ein Arschloch. Aber wieso? Nur weil er bei der CDU ist? Nee, weil er schwul ist und ein Arschloch ist, deshalb. Aber Ronald Pofalla... Ist schwul und ein Arschloch, ja. Ronald Pofalla war doch, glaube ich, mal das Körperdouble von Christian Wulff, ne? Zumindest vom Pfiffikuss oben auf dem Kopf drauf. Zumindest steckten sie mal ineinander, das ist richtig. Ist das sowas wie Dragon Ball damals? So eine Fusion sind hier eingegangen, ne? Das ist Dragon Ball. Ja? Ja, absolut. Ronald Pofalla und Christian Wulff? Das sind unsere Podcast-Freunde. Die beiden? Ja. Das wäre cool, wenn die uns followen würden bei Twitter, oder? Ronald Pofalla und Christian Wulff. Das wäre so schön. Ich entspanne mich langsam, Chris. Ich habe ja ständig die Angst, dass uns wirklich jemand hört. Vote die Titten auf Seite 1. Ja. Und das funktioniert so. Also ich habe ja schon mal andere Podcasts gemacht, unter anderem Reds. Und da gab es so ein Spiel, sage ich jetzt mal, dass wir Diven bewertet haben. Ja. Und dasselbe machen wir jetzt mit Bild.de. Nur mit folgendem Trick. Da gehe ich mal drauf, ja. Moment, noch nicht so voreilig. Wir gehen auf Bild.de zum Ende der Sendung. Und dann laufen ja da oben immer diese News so durch. Da gibt's ja dann so 5 oder 6 Top-Themen, sage ich jetzt mal. Ja. Und die klicken wir mal so lang durch, bis wir eine Frau sehen. Ja. Und die müssen wir dann bewerten in noch zu ergründenden Kategorien. Ja. Ganz klar. Wichtig. Ich finde es aber schön, wenn man so ein bisschen mit so einer Pastor Fliege Tonlage spricht. So ein bisschen. Absolut. So, versuch es mal. Es tut dir gut. Der hat sich ja auch wirklich nachhaltig durchgesetzt im deutschen Fernsehen. Pastor Fliege, den gab es gefühlte 30 Jahre im Fernsehen. Ja, klar, aber jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Siehste? Vielleicht also war es auch auf jeden Fall ganz wichtig bei diesem Spiel ist, keine Toten. Ja. Keine bald Sterbenden. Mhm. Und Rassisten nur. Die werden ausgelacht. Die werden erstens ausgelacht und nur mit 0 bewertet. Aber zum Bewertungssystem können wir einfach später nochmal kommen. Ja. Sollte unter den ersten 5 Meldungen. Ronald Pofalla sein? Ist das der Joker? Nein. sollte da. Ach so, natürlich. Und sie muss 18 sein. Das muss man vielleicht auch noch sagen, weil ich. Also nicht die Tochter von Madonna, die unglaublich schöne Brüste hat. Da würde ich eine Ausnahme machen. Okay. Sollte unter den ersten 5 Artikeln keiner sein, der eine Dame beinhaltet, wird so lange nach unten gescrollt, bis eine Dame zu erblicken ist. Okay. Spätestens ganz unten bei der Rubrik Girls werden wir dann fündig werden. Girls. Ja. So, das ist, würde ich so als Rausschmeißer gerne einführen bei uns. Und natürlich jetzt keine 20 Frauen, sondern immer nur eine. Eine. Ja. Was hältst du davon? Finde ich großartig. Gibt es dann auch bei uns auf dem WordPress-Blog, gibt es da auch einen Ranking? Nee. Damit würden wir uns ja sofort verdächtig machen. Das stimmt natürlich, ja. Ja, es gibt auf unserem WordPress-Blog weiterhin nur die Folge. Inklusive... Ich habe gerade eine unglaubliche Knaller-News auf Focus Online. Gott. Dreister Zoo in China tauscht Tiere aus. Jetzt pass auf, Ricky. Bellender Löwe macht Besucher hellhörig. Das gibt's doch gar nicht, oder? Also hat man denn wirklich von nichts und niemandem mehr ein bisschen Ehrfurcht? In welchem Zoo macht man denn sowas? Dreister Zoo in China. Ich guck mal. Letzten Endes muss es ja ein Zoo sein in China, der auch dann doch ein bisschen häufiger besucht wird. Weil, ja, sonst würde es ja nicht auffallen. Als der Löwe plötzlich bellte. Und es gibt noch ein zweites Tier, und zwar ein Polarfuchs im Leopardenbau. Also das scheint in Mode zu kommen da in China, dass man da einfach Tiere als Trittbretttiere benutzt. Sogenannte Trittbretttiere. Das hat CNN.com aufgedeckt. Oh. Aber wer weiß, ob das echt ist. Nicht, dass der CNN-Typi eigentlich Kim Jong-Ul ist. Ja. Kim Jong-Ul. Wusstest du, dass Kim Jong-Un zum Sexiest Man Alive gewählt wurde? Aber vom The Onion Magazine. Das wiederum haben die netten Koreaner nicht ganz begriffen. Sie haben also nicht gewusst, was das Onion Magazine für ein Magazin ist, nämlich ein ironisches, und haben das im Staatsfernsehen gebracht. Das ist ja Wahnsinn, Chris. Ja. Ich versuche mal kurz in China anzurufen. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Gucken wir doch mal, ob China... Mein PC hat sich übrigens gerade aufgehangen. Macht nichts, man hört dich noch. Oh, jetzt. Naja. So, jetzt habe ich es aber. 008610. Das ist mal das, was man vorne ranpackt. So. Und dann kommen folgende Zahlen. 68. Chris, sprich mit. 6839. 39. 0. 0. Sternchen, Sternchen. Sternchen. Also jetzt versuche ich das nochmal. Chinesen, die sind so gerissen. Oh, jetzt haben wir ein Amt. Ich weiß natürlich nicht, wie spät es da gerade im Zoo ist. Robert De Niro wird 70. Ricky. Im Zoo kann er nicht feiern, denn da ist niemand. Geht keiner ran in da ist Pekinger Zoo. Vielleicht ist wenigstens ein Anrufbeantworter dran. Sprechen wir einfach mal drauf. Lustig wäre natürlich, wenn jetzt gleich einer abnimmt und bellt. Mhm. Dann wissen wir, dass sogar die Bediensteten da gefälscht sind. So, glaube ich. Ja gut, das hat hier wenig Sinn, glaube ich. Oder die Schlange ist so voll. Ja, die Schlange ist so voll, ja. Du halt doch du die Fresse. Ich bin hier voll am Recherchieren, wie spät es gerade in Peking ist. Ich will mal Hannover Zoo anrufen und wir einfach mal fragen, ob man denen noch Glauben schenken darf. 20 Uhr samstags. Also die werden wahrscheinlich gerade die Elefantenscheiße zusammenkehren. Wahrscheinlich. Wir könnten mal bei einem ähnlich rückständigen Land anrufen wie China, in Österreich. Ja gut, also das natürlich... Gucken wir mal, wie in Österreich geht. Oh, selbst das Klingelgeräusch ist da komisch. Rufen wir jetzt an. Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar würde ich Sie heute gerne besuchen im Zoo. Jupp. Und wir sind natürlich jetzt ein bisschen skeptisch nach dem, was wir in der Zeitung gelesen haben, mit dass in manchen Zoos Hunde als Löwen ausgestellt werden. Da wollten wir jetzt nur sicher gehen, dass Ihre Tiere alle echt sind. Unsere Tiere sind echt, bitte. Ja, nein, Sie lachen, aber in China war das wirklich so, dass da ein Löwe gebellt hat. Ich glaube es Ihnen, aber wir können garantieren, dass unsere Tiere alle echt sind. Und die werden auch ordentlich gefüttert und sowas? Na sicher doch. Okay, und die werden auch nicht gequält oder so? Also es geht uns nein, halt... Nein, okay. Auch nicht. Okay, und ist denn viel los heute? Ja, es geht. Okay, also müsste man sie schon ein bisschen Zeit mitbringen beim Anstehen oder geht's? Hallo? Bitte? Ja, ich verstehe sie zeitweise so schlecht. Ja, weil ich immer so schlecht rede. Das geht schon. Okay, ob man an der Kasse ein bisschen Zeit mitbringen sollte oder... Ja, würde ich Ihnen schon empfehlen. Oh, nicht, dass ich Sie jetzt gerade von der Arbeit aufhalte. Nein, tut okay. Sie nicht. Okay, das hätte mich jetzt nämlich dann wirklich ein bisschen belastet. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal mich ins Auto setzen und dann zum Zoo fahren und dann gucke ich mir das mal an mit den Löwen. Ist in Ordnung. Okay, ich danke Ihnen für die nette Bitte Auskunft. Bitte gerne, wiederhören. Ja, könnte man fast meinen, Sie haben es hintenrum ein bisschen eilig jetzt. Aber das naja, okay. Ich habe da ein bisschen was zu tun. Weil ach so, dann will ich Sie um Gottes Willen. Ja, dann will ich Sie. Fahrzeuge. Okay, dann will ich Sie gar nicht lange aufhalten. Nur noch eine Frage vom Parken her, ja, das geht. Also Parken ja. Kriegen wir naja, okay. Naja, Parken, Sie können es probieren vorne beim Schloss Schönbrunn. Ja. Da ist eine Parkgarage. Okay. Das ist eine Möglichkeit. Dann halte ich Sie jetzt gar nicht lange auf. Oh, kurz eins noch, aber öffentliche Verkehrsmittel geht auch noch einigermaßen, oder? Also die U4. Okay, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Arbeitstag. Vielen Dank, dass Sie sich kurz Danke Zeit Ihnen. Genommen haben. Tschüss. Pa. So, Chris, also im Wiener Zoo geht ja alles mit rechten Dingen zu. Sagt man. Ja, werde ich natürlich jetzt hinfahren und das überprüfen. Ist ja klar. So, Chris. Mhm. Ich wollte jetzt galant überleiten, wie es so meine Art ist, auf Themen, die mich in den letzten Wochen schwer beschäftigt haben. Ja. Zum Ersten, eigentlich wollte ich mit dir ein Wahl-O-Mat machen, also letzten Endes eine Wahlempfehlung hier über dieses Geheimprojekt, das dann beim nächsten Erich von Däniken-Tag publiziert wird, damit ihr alle eine Wahlempfehlung habt. Das wollte ich eigentlich mit dir machen. Geht noch nicht, genau, ab 29. Da müssen wir uns dann auf jeden Fall mal ransetzen. Mhm. Weißt du denn schon, was du wählst, ohne Wahlomat? Ja, absolut. Bist du da so ein dummes Schwein, der nicht sagen kann, was er wählt? Oder? Ja, absolut. Echt? Bin ich ein dummes wirklich Schwein? So ein dummes Schwein? Ich kann aber nicht sagen, dass ich CDU oder SPD wähle. Das ist doch völlig bekloppt, wenn man nicht sagt, was man wählt, weil dann kommst du doch nicht ins Gefängnis. Nö, ich sag das nicht. Du sagst nicht, was du wählst? Sagst du, was du wählst? Ja, klar sag ich, was ich wähle. Was wählst du denn? Also es gibt für mich zwei Möglichkeiten aktuell. Ja. Linke oder Piraten? Ja. Und CDU, ich würde sogar vom Ranking her die CDU bei mir über die SPD stellen mittlerweile, weil das sind für mich die allerdümmsten. Und das sind wirklich die, die nur noch rumlügen. Das Problempärchen ist ja wirklich, also eher ein Comedy-Character. Sehr, ich sag mal, es ist ein Aufbaugegner. Ja, das ist das Problem. Es mangelt an Gegnern. Und gut, FDP nehme ich halt nicht ernst, aber muss man ja leider irgendwie. Würde ich aber nie wählen. Mhm. Die Grünen, ja, die gehen mir, glaube ich, am meisten auf den Sack. Noch mehr als die SPD. Ja, also ja. Grundsätzlich Grüne, muss man sagen, ja. Grundsätzlich muss man sagen, liebe Menschen, wählt im Leben nicht die SPD, weil die sind nämlich dafür, also die wollen zumindest, wenn sie an die Macht kommen würden, wollen sie nämlich den Stromanbietern, schieben, dass der Strom erhöht wird. Jetzt kommt ja wieder mit zum Wirtschaftsmist. Ey, wir wollen doch natürlich, dass euer Strom erhöht wird, oder? Ja, wen juckt's? Meinst du, die CDU macht das nicht? Da habe ich nur zumindest noch nichts gelesen, dass die Stromanbietern den Riegel vorschieben wollen. Du hast immer die Brille des Solarfachmanns auf. Ja. Deine Solarbrille hast du immer auf. Es gab ja unfassbaren Hagel in Deutschland. Ah. Oh. Ja. Ich war ja vorletztes Wochenende zu einem Geburtstagsevent bei meiner Familie in Wolfsburg. Und dort hat mein Onkel 2-3 Hagelkörner eingefroren. Weil sie so groß waren. Ja, und die waren tatsächlich so groß wie ein Tennisball. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man sie nicht sehen würde. Also ja. So, ich schicke dir jetzt einen Videolink und du kennst das Prozedere. 3, 2, 1, meins. Sagst mir, wenn du stadtklar bist, dann zieh dich runter. Und hier ist eigentlich gar nicht so sehr der Hagel das Highlight, sondern eher die Kommentare. Also da ist jetzt natürlich Stille angesagt und genießen. Sag mir, wenn du soweit bist. Bin soweit. 3, 2, 1, los. Dank der blöden Kamera. Also es wird nicht allzu viel geredet, ja, aber wenn geredet wird, dann sitzt's. Ui. Goll. Tja, und die Lilly ist gerade rausgeflitzt wie der Pfeil. Ja. Das ist ja Wendlinge. Die Pfeil durch die Türe, die hast du nicht gesehen. Die. Ja. An der Stelle Props an Jonathan Sauter. Was war das? Alter, sind die groß. Was? Jetzt geht's los, Chris. Alter, sind die groß. Da gehen die Autos kaputt. Alter, guck dir das an. Er hat also Abitur. Ja, das ist dieses materielle Deutschland. Da gehen die Autos kaputt. Widerlich. Ich höre ihm zu, Chris. Alter, ist das geil. Der Typ ist ja wirklich der Wahnsinn. Was ist denn das für ein blaues Bällchen da? Ist das der... Ist das der Old Spark von Transformers? Ich habe immer Angst, dass man eine geile Line verpasst. Boah, die ganzen Solarmodule, die dabei kaputt gehen. Nein, die geht nicht, nee, es hört schon wieder auf. Alter, das ist der Film. Das ist der Film. Das ist der Hammer. Siehst du schon. Er hat sich aber auch hart getroffen mit dem Dialekt, oder? Du meine Scheiße. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dazu. Das ist alles, die Autos, Alter. Was für ein Glas war das? Da die Stangen auf dem, in dem Fuchs drin. Okay. Und der Garten, das ist ein Summerbatch, muss ich mal gucken, dahinter. Dieser Dialekt ist so lächerlich. Melli quatscht da wieder einen Schwachsinn. Ja, the day after. Hören wir jetzt noch weiter zu, oder was? Na klar. Lass mich mal rüber gucken. Darf ich? Dann bloß eine schnelle Ulla drunter lassen, weil die Anstieg an den Fenster. Sie stirbt gegen die Fenster, genau. Genau deswegen, Chris. Ja, ich frag mich echt, wo die jetzt ist. Ach, der Hund, ne? Der ist bestimmt tot. Der fängt die Hagelkörner gerade. Ja, hat den Hagelkörner hinterher, der Wolke. Guck mal, das sind auch so alternative Vollidioten, die da so einfach so Holzscheiben als Tische genommen haben. Widerlich. Ja, ich glaube, mehr kommt jetzt nicht. Schade. Das reicht aber fast schon. Nee, aber kurz natürlich noch was zu der Kugel. Das ist ihre Lebenskugel. Das ist die Lebenskugel der Familie. Immer wenn sie eine wichtige Entscheidung treffen müssen, dann pendeln sie mit der Kugel sozusagen die Entscheidung aus. Und manchmal stopft sich die Frau diese Kugel auch an Stellen, über die ich jetzt nicht reden möchte. Mhm. Aber ich dachte, das Video an sich, also der Hagel war schon übel, ja, aber das Video an sich, da will man eigentlich gleich nochmal Hagel. Einfach, oder eigentlich würde ich den gerne mal so ein 90 Minuten Fußballspiel kommentieren lassen. Also, ja. Das ist vielleicht mit dem Lenny zusammen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Da hätte ich, glaube ich, einen Riesenspaß. So, Chris, wie sieht's aus? Glutamat, ist da was? Ja. Ist das ein Themengebiet, das dich interessiert? Glutamat schon. Ich würde schon sagen, dass wir da mal in so einem China-Imbiss anrufen und uns als Industrie- und Handelskasse Hannover ausgeben. Naja, erstens mal, glaube ich, musst du so ein bisschen einleiten, warum eigentlich dieses ganze Thema zustande gekommen ist. Das weiß ich eigentlich gar nicht selbst so richtig, weil du hattest das irgendwie mit Sandra, das Thema. Ja, also es ist so, ich habe heute mit Sandra telefoniert. Sandra ist eine erfolgreiche Sängerin aus den 80ern und Chris' Freundin. Mhm. Und die hat Muffins gebacken für den Chris. Und immer wenn Sandra was backt, sieht das total lecker aus auf den Twitter-Bildern, die Chris Enigma, das letzte I ist eine 1, wenn er die Bilder da verpostet und so. Und ich habe halt dann wieder so, da hätte ich ja auch mal Bock drauf. Und da hat, glaube ich, Sandra oder der Chris mir angeboten, mir ein paar Muffins zu schicken. Ja. Und da habe ich gesagt, ihr müsst einfach nur reichlich Glutamat reinmachen, dann bleiben die auch noch ein paar Tage länger saftig. Und dann kamen wir auf das Thema Glutamat und dass das Essen vom China-Imbiss immer so komisch ist, wenn man es einen Tag hat stehen lassen, so pappig, so. Also plätschern. Ganz, was ist das eigentlich für eine Konsistenz, die es dann annimmt? Das ist so eine gatschig. So eine Klumpenkonsistenz irgendwie, ja. So. Das ist ganz komisch. Und dann kam die Frage auf seitens Sandra, was war eigentlich die Frage? Meine Frage ist, ob es vielleicht von der chinesischen Regierung ein Long-Term-Plan ist, den kompletten Planeten damit zu zerstören. Okay, ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee ist, sich als IHK auszugeben. Ja, die es halt auch wirklich gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann relativ schnell von Amtsanmaßung sprechen könnte. Okay. Und das wiederum ist ein Strafdelikt, das ich nicht verhandeln lassen möchte. Jedenfalls nicht mit meinem Namen. Und was? Ja, du kannst ruhig. Ja, lass dir doch was einfallen, Chris. Ich rufe mal für dich an. Mhm. Und deine Aufgabenstellung ist klar. Und du musst herausfinden, ob wir von den Thailändern und Chinesen im Endeffekt ausgelöscht werden sollen. Da bist du ja ganz hippelig. Liebe Freunde von der Nasteiküche, wir haben bis einschließlich Samstag geschlossen. Am Sonntag sind wir wieder für euch da. Danke. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Haben Sie mich gerade angerufen? Hallo? Sind Sie in einem Tunnel? Hallo? Hallo? Sind Sie in einem Tunnel? Hallo? Haben Sie mich gerade angerufen? Sind Sie in einem Tunnel? Hallo? Haben Sie angerufen? Hallo? Der wäre natürlich jetzt prädestiniert gewesen, um auch ein Gespräch mit ihm zu führen, weil er perfekt zu verstehen war. Das ist ja manchmal bei Asiaten schwierig, wobei es andersrum noch viel schwieriger ist. Also wenn wir uns in Asien irgendwo verständigen müssten. So, Chris. Gucken wir mal. Hallo, Tainvi. Schönen guten Tag, Storch, mein Name von Food and Watch Österreich. Wen habe ich da in der Leitung? Ja. Ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie überproportioniert viel Glutamat in Ihr Essen machen. Stimmt das denn? Bitte? Wo bin ich denn da gelandet? Hallo? Ne, aufgelegt. Hast du nicht noch so ein schwäbisches YouTube-Video? Ich bin gerade komplett begeistert gewesen. Nee, erst wenn es hagelt, nehmen wir auf. Sonst nie. So, jetzt habe ich endlich eine Telefonnummer, mit der man definitiv was erreicht. Das ist eine offizielle Telefonnummer und die funktioniert. So. Und wo rufen wir da jetzt an? Naja, wirst du dann schon sehen. Von 11 bis 21. Ja, hallo, Lovinger. Ja. Storch, mein Name von Food and Watch Community. Ich wollte mal nachfragen, wie es bei Ihnen mit dem Gebrauch von Glutamat aussieht. Benutzen Sie da viel? Ich verstehe nicht, was machen Sie hier? Ist ein veganer Imbiss. Ja, das ist richtig. Da haben Sie schon mal die richtige Antwort gegeben. Aber meine Frage ist, denn uns ist der ein oder andere Glutamat-Skandal jetzt zu Ohren gekommen. Benutzen Sie in Ihrem Restaurant viel Glutamat? Storch, mein Name von Food and Watch Community. Moment. Na ja, gut. Adresse haben wir ja von der Telefonnummer und wir werden da. Der holt noch einen Schläger. Pass mal auf. Ja. Wolltest du jetzt noch was sagen? Nee, du. Dings? Ach so. Ja, du musst noch warten. Ach, er holt jetzt jemanden? Ja, Essensbeauftragten. Da rennen schon die Ersten. Welches Land ist das, wo wir anrufen? Das weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob es gerade noch... Die bauen den Laden gerade ab. Ja. Wird einfach ein Hörer hingeschmissen und jetzt geht's los. Die rennen. Vielleicht hörst du so Kinder weinen. Oder vielleicht will er uns teilhaben lassen, wie er sein Essen zubereitet. Hallo? Oh, jetzt. Ja, schönen guten Tag. Storch, mein Name von Student Watch. Ja, bitte? Ja. Uns ist angekommen, dass Sie in Ihrem Restaurant noch illegalerweise Glutamat verwenden. Ist das richtig? Sie benutzen kein Glutamat. Sie haben aber von der Richtlinie A38 mitbekommen, dass in Ihrem Land die Verwendung von Glutamat nicht mehr rechtens ist. Nein, Sie haben schon fast telefoniert. Okay, danke. Mhm. Nein, das ist nicht richtig. Sie sind nicht süchtig. Okay. Ja, danke. Gut, bis dann. Ja. Also, das scheint ja irgendwie eine Masche zu sein, die da in Österreich mit dem Umgang mit Glutamat irgendwie anerzogen ist. Jetzt versuche ich mal kurz. Das, okay. Weil hab ich ja mehr Erfolg. Glaubt zwar nicht, aber. Danke schön, grüß Gott. Ja, schönen guten Tag. Storch, mein Name, Food and Watch. Wir machen gerade eine Umfrage bei asiatischen Restaurants. Es geht darum, ob sie Glutamat verwenden. Wie bitte? Können Sie mir noch einmal sagen? Ich verstehe noch nicht. Macht nichts. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wir sind vom Food and Watch. Keine Sorge, wir machen überhaupt nichts Schlimmes. Wir machen gerade nur eine Umfrage, wer Glutamat in seinen Schnellrestaurants und eben auch normalen Restaurants verwendet. Und wir wollten einfach mal wissen, kochen Sie mit Glutamat? Ja. Wie ist das so anteilig zu sehen? Also ein Löffel pro Essen oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger? Wie bitte? Es geht darum, einigen Leuten fällt von Glutamat die Haare aus. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt. Und deswegen müssen wir das so ein bisschen eindämmen. Also wir sind praktisch von der Regierung, so viel kann ich dazu Ihnen jetzt auch nicht sagen. Wir sind gerade auf der Suche danach, warum fallen den Leuten die Haare aus, wenn sie Glutamat zu sich nehmen. Und uns geht es jetzt darum, wie viel Glutamat machen Sie denn so in eine Portion Essen? Ein Esslöffel oder ein Teelöffel oder nur eine Brise? Eine, was, oder eine ganze Kelle. Ja? Glucmax. Ja, genau. Glucmax. Glutamat. Davon rede ich die ganze Zeit. Das eine Sorte gewürzt. Ja, und es geht darum, Glutamat führt immer mehr bei Mitteleuropäern dazu, dass ihnen die Haare ausfallen. Es wird ihnen mit Sicherheit auch schon aufgefallen sein, dass immer mehr Männer vor allem, weil das sind die Hauptklientel für Schnellrestaurants, weniger Haare auf dem Kopf haben. Und jetzt sind wir dem Ganzen auf die Schliche gekommen. Es liegt am Glutamat. Und wir müssen jetzt herausfinden, wie viel Glutamat macht denn ein durchschnittlicher Imbiss in sein Essen rein, um daraus wiederum ableiten zu können, wie viel Glutamat eigentlich zulässig sei. Also Sie müssen sich vor nichts Sorgen machen. Wir rufen da ganz viele Restaurants an, einfach um nur so eine kleine, um so einen kleinen Überblick zu bekommen. Deswegen frage ich Sie gerade, wie viel Glutamat verwenden Sie pro Essen? Das weiß ich überhaupt nicht genau. Okay. Von welcher Firma haben Sie das angerufen? Wir sind keine Firma. Wir sind keine Nachfragen oder was? Ja, genau, das ist eine reine Nachfrage. Wir sind vom Geheimprojekt 13, darum geht es eigentlich. Das weiß ich auch nicht genau. Ich bin nicht Koch, ja, ich weiß das nicht. Okay, also das heißt, bei Ihnen kochen gar keine Köche oder haben Sie auch Köche? Also ja, das ist nur eine ganz normale, das Gewürz, ja. Aber wie viel ist pro Speise, das weiß ich nicht genau. Aber bei Ihnen im Restaurant selber sind jetzt noch keinen die Haare ausgefallen? Haare? Ja. Warum in Essen die Haare? Naja, das kommt durchs Glutamat. Wenn man zu viel Glutamat zu sich nimmt, dann fallen einem die Haare aus. Das ist mittlerweile erwiesen. Und es geht uns jetzt halt darum, wenn man zu viel Glutamat mit einmal zu sich nimmt, fallen einem die Haare aus. Also deswegen frage ich Sie, bei Ihnen ist das noch nicht vorgekommen, dass irgendjemandem mal die Haare ausgefallen sind? Das weiß ich nicht. Okay, aber es wäre ja aufgefallen wahrscheinlich. Das kenne ich nicht. Gut, dann können Sie sich jetzt im Internet unter glutamat.de so einen grünen Stern runterladen und den in die vorne ins Fenster hängen, weil sie sind zertifiziert. Okay, ich kann es bei der Internet schauen, aber ist egal, gucken Sie mal bei glutamat.at, laden Sie sich den grünen Stern runter. Sie sind praktisch zertifizierter Glutamatbetrieb. Okay. Ja, schönen Nachmittag noch. Tschüss. Ja, bitte. So, Chris, so machen wir eine Umfrage. Ja, das ist klar. Klar, wenn du natürlich auch jemanden hast, der die Sprache spricht. Ja, komm, die hat ja auch kein Wort verstanden. Ja, natürlich, die hat wenigstens verstanden, ich kenne kein Internet. Also kannst du Sandra jetzt sagen, sie braucht sich überhaupt keine Sorgen machen mit dem Glutamat, außer ihr fallen die Haare aus, dann ist es ein bisschen scheiße. Ja, wäre das auch geklärt. Ich bin ja so froh, wenn wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, absolut. Es ist doch wirklich teilweise unfassbar, was heutzutage alles in Lebensmittel reinkommt. Du, wem sage ich das? Absolut. Du musst doch die Scheiße kochen. Würdest absolut. Du für so einen Glutamatladen arbeiten, wenn es Geld stimmt? Ja. Hättest du kein ethisches Problem damit? Nee, nein. Boah, bist du ein scheiße Arsch-Dreckschwein. Ja. Und sonst so? Und sonst ist alles gut, Ricky. Ich gucke gerade, gegen wen Fortuna Düsseldorf als nächstes ein Heimspiel bestreiten muss. Ja. Wir haben ja jetzt gegen 1860 gespielt und verloren. Ja. Da wurde ja dieser wer war das? Doch, es war doch der, den sie so... Lewels war das. Ach, den Lewels, genau, den sie da fast gesteinigt hätten. War ja, doch die Aktion, genau, oder? War der. Genau, wo er dann heulend zusammengebrochen ist. Mhm. Ja, und ich wollte jetzt eigentlich mal so eine Art Spielplan hier herausfinden. Ich bin, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg. Und zwar das nächste... Das ist doch Wahnsinn. Wieso kann man denn hier nicht sehen, wann das nächste Spiel stattfindet? Ach hier, gegen Bochum spielen die als nächstes. Gegen Bochum. Weil dann würde ich... Du bereitest dich einfach mal auf dein Bewerbungsgespräch beim DFB vor. Ich rufe kurz bei Düsseldorf an. Frau Sternfeller, Engelke, guten Tag. Ja, hallo. Ich habe eine Frage. Wir kaufen doch Tickets für Fortuna Düsseldorf Heimspiele, richtig? Für die Heimspiele, ja. Ja, weil ich hätte gern zwei Karten für das nächste Erstligaspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Bochum jetzt dann. Tut mir leid, telefonisch können wir da gar nichts machen. Da müssen Sie schon bei uns direkt vorbeikommen. Das ist ein Online-Ticket, die werden direkt ausgedruckt und die müssen Sie auch direkt bezahlen. Mist. Weil ich komme gar nicht aus Düsseldorf. Ja, es tut mir leid. Vielleicht haben wir irgendjemanden, den wir vorbeischicken können oder was, aber reservieren. Nee, ich habe niemanden. Ich wollte so gerne mal zum Spiel von Fortuna Düsseldorf, weil ich komme. Ich habe niemanden. Ist auch egal. Danke. Ja, es tut mir leid, aber es ist ja nicht möglich. Ist egal. Ich will nur einmal zu Fortuna. Weil ich komme jetzt gerade erst raus. Jetzt wollte ich nochmal schnell zu Fortuna, weil ich muss wieder rein. Ja, das ist ja auch erst am 25. Ja, genau. Aber ich hab halt immer nur bis Wochenende Ausgang. Deswegen versuche ich das jetzt gerade alles so zu machen. Ja, es tut mir leid. Wir können telefonisch keinerlei Kartenreservierungen annehmen. So ein Mist. Das ist ein Mist. Ach, ist auch egal. Ich gucke, dass ich irgendwie, dann breche ich aus. Mir scheißegal. Tschüss. Mann, alles ist scheiße hier. Ja, jetzt wissen wir auch, warum bei der Fortuna nie ausverkauft ist. Ja, die weil es einfach nicht möglich ist, einfach einmal übers Telefon eine fucking Karte zu bestellen. Hättest du mal gesagt, ja, dann gehe ich halt zu Köln oder so. Weil sie die ausdrucken müssen. Ist klar. Ja, die können vor Ort mit so einem alten Nadeldrucker. Du hättest aber dann einfach sagen müssen, ja, dann gehe ich halt nach Köln. Die machen ja ein schönes Geräusch, die Nadeldrucker, Chris. Mhm. Das ist ja eigentlich, hast du mal einen Nadeldrucker gehört? Das ist ein tolles Geräusch. Natürlich, sicher. Mhm. Ja. Hast du dich jetzt vorbereitet auf deine Kurse? Nee, aber ich mach das dann jetzt mal so. Ich habe immer noch keine Telefonnummer zur Verfügung gestellt bekommen. Ach so. An der scheitert es gerade noch so ein bisschen, kann man sagen. Ich habe mir übrigens zum ersten Mal in meinem Leben eine Druckerpatrone nachbestellt. Also in dem Fall, bei mir ist es ein Toner. Bis jetzt hatte ich immer so Tintenpisser. Nee, Toner, diese langen Knödel. Ne? Die hab ich mir erst vor 2 Jahren oder vor einem Jahr so eine Muschel geholt. Und zum ersten Mal ging jetzt die Farbe schwarz leer und aus diesem Grund habe ich mir eine nachbestellt und war ganz überrascht, wenn man nämlich einen Laserdrucker hat, kostet so ein Ding gleich mal 60 Euro. Ja, genau. Das ist natürlich eine Ansage. Ist eine Ansage. Jetzt gucken wir mal, was hier los ist beim DFB. Herzlich willkommen beim Deutschen Fußballbund in Frankfurt. Hallo, Sie sind ja total außerhalb unserer Geschäftszeit. Wir sind von Montag bis Freitag. Ja, halt die Fresse. Pass mal auf. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt an die Girls machen. Ja. Und dann diese Folge dann auch schon zum Ende kommen lassen. Ja, weil es geht ja auch bald Fußball los. Absolut, absolut. Mhm. Ich muss noch tippen. Oh. Ja, muss noch tippen und auch noch was essen. Deswegen würde ich vorschlagen, also Stuttgarter jetzt. Wir müssen eins auch noch ganz kurz abklären. Ja. Ist unsere Seite, auf der wir diese Girls uns da raussuchen, Bild.de oder irgendwas anderes. Aber Bild.de, da ist, denke ich mal, dann auch wenigstens mal da gewährleistet, dass da auch mal eine geile Sau mit dabei ist. Mhm. Und nicht nur so Gesichtsbaracken. Absolut. Also gut, dann gehen wir jetzt beide auf Bild.de. Mitten im Dreh der 5. Staffel Gericht verbietet Wollny-Dreharbeiten. Gut. Links, das mit der Jana, das ist, was war das? Hi, bist der jungen Deutschen den Arm ab? Jana war Tanzmariechen. In ihrem Blog schreibt sie, ich liebe es zu lachen und Dinge zu entdecken. Das ist ja Wahnsinn. Also im Endeffekt, das sind ja Eigenschaften, die hat ja sonst überhaupt niemand. Überleg mal, die mag es zu lachen und Dinge zu entdecken. Das ist unfassbar. Das ist auf der 1, klar. Auf der 2, und das völlig zu Recht, ist Ägypten von neuer Welle der Gewalt. Natürlich, also, erst auf 2, ist ja, klar. Klar, weil Jana war Tanzmariechen. Ja, absolut. Also, ich glaube, da können wir auch kein Girl rausziehen. Die 3 schrägsten Tiergeschichten der Woche, da muss ich gerade nochmal draufklicken. Da sind wir jetzt mit dabei. Verrückte rufen in Wiener Zoo an. Der 30. Zoo der Welt, Luohe China, das ist er. Jetzt ist es zu spät. Als dritte Meldung kommt Jürgen Drews, lässt sich den Arm tackern. Naja, klar. Auch da geht nichts. So tickt unser Kugelgigant. Nee, können wir vergessen. Mädchen 8 stürzt 100 Meter in die Tiefe und überraschenderweise ist sie tot. Also da haben wir jetzt 2 Ausschlusskriterien, unter 18 und auch noch tot. Und Tiefe, auch mit Tiefe möchte ich nichts in diesem Podcast haben. Was darf ich, und das ist jetzt wieder, da müssen die ein oder anderen jetzt nachdenken. Was darf ich, ab welchem Alter? Auch da keine Girls. Aber da muss man gucken, Bild plus Content. Aber jetzt haben wir das erste Girl. Wahlkampf mit Sim City. 3 Politiker verwirklichen ihre Vision. Ja. Und das Girl, um das es sich da dreht, ist Dorothee Bär von der CSU. Ja. So, jetzt überrascht. Jetzt passiert Folgendes. Ja. Du kopierst dir den Namen Dorothee Bär, haust den bei dir in Google rein und machst hinten, das darfst du jetzt entscheiden, sexy oder hot. In diesem Fall würde ich es. Das ist dann die Regel. Für alle weiteren Girls auch. Hot, oder? Okay. Dann Dorothea Bär Hot. Bär ist natürlich auch schon ein geiler Name für eine Frau. So, Chris, jetzt zu den Kategorien. Da ja. habe ich gedacht, du kannst gerne intervenieren, aber ich würde vorschlagen, wir greifen auf Altbewährtes zurück. Ja. Als allererstes bewerten wir immer den Impact. Muss man das erklären? Oder? Nein. Okay. Als zweites würde ich sagen, die Augen. Oh, diesen. Hm? Als drittes den Mund. Mhm. Den Girlfriend-Faktor. Und zum Schluss, was könnte es wohl sein? Hotness? Body. Naja, gut, das ist ja jetzt schwer bei dem Bild. Das ist halt Pech. Für Sie. Soll man Hotness nehmen? Aber Hotness finde ich einen ganz, ganz schlechten Begriff. Ja, dann nehmen wir es nicht. Der Geilheitsfaktor. Das finde ich ja, also das ist wirklich Bild.de. Ja. Bild.de Sprech ist das. Geilheitsfaktor. Klingt doch total ausgewogen. Okay, dann nehmen wir das. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Eigentlich noch eine Kategorie, da geht es nicht von 0 bis 100, ne? Es geht bei allen Kategorien von 1 bis 10, außer bei dieser, die wir jetzt noch suchen, da geht es von 0 bis 100. Eigentlich muss es Buddy sein. Ja. Eigentlich muss es Buddy sein. Komm, wir machen's so. Wir geben nur den Namen ein, ohne sexy, und nehmen dann das erste Bild, wo man sie, also wo man das Gesicht und Titten sieht. Mhm. Kannst du damit leben? Ja, ich bin jetzt gerade hier auf der Suche. Ja, also ich hätte nämlich schon eins. Da hat sie so, trägt sie so ein pinkes Kleid ist das. Ich kann dir das Bild auch kurz schicken, da musst du gar nicht so viel suchen. Dann nehmen wir einfach das. Und dann nehmen wir als letzte Kategorie Body. Und da werden Punkte vergeben von 0 bis 100. Also die ersten vier Kategorien Impact, Augen, Mund und Girlfriend-Faktor ist 10 die Höchstpunktzahl. Ah, das 1, Bild ist von absoluter Mehrheit. Siehst du? Mhm. 1 die niedrigste. Und bei Body ist 1 das niedrigste und 100 das höchste. Soweit klar? Ja. Du hast es natürlich kapiert, denn du bist langjähriger Cult of Personality Fanboy. Ja. Und Mitglied auch noch. Dorothee Bär. Impact. Chris, ich lasse dir den Vorteil, weil ich weiß, du bist ein Mann, der da einen Durchblick hat. Impact. Tja. Tja, bei einer Politikerin der Impact. Naja, im Endeffekt nicht mal. Ist es ja schon, im Endeffekt ist es ja schon entschieden, weil hast du die gekannt? Nein. Naja, 4. Wie kommst du dann auf 4? Weil, wenn man weiß, dass sie eine Politikerin ist, sie dann doch noch attraktiver ist. Aber du siehst sie da nur, du weißt ja nicht, dass es eine ist. Dennoch würde ich sagen, Impact 4. Das okay, ist eine robuste Frau. Also ich gebe eine 1, weil ich halt mit dem Namen gar nichts anfangen konnte. Ich hätte es einfach nicht gewusst, wer es ist. Ja, ich auch nicht. Komm mal auf 2,5, runden mal auf, sind 3. So, jetzt hast du ja schon dich ein bisschen geil über die Augen geäußert. Das ist unsere nächste Kategorie. Mhm. Ich lasse dir einfach noch ein bisschen Zeit, dir die Augen anzugucken. Mhm. Ja. Ich würde sagen, bei ihren Augen gebe ich ihr, also auf dem Bild, das wir jetzt haben, unglücklich, ja, hat sie ein bisschen, ich glaube, die ernährt sich schlecht. Mhm. Dadurch kommen die leicht dunklen Ränder unterhalb zustande. Da gebe ich ihr halt einfach mal nur 5 von 10 möglichen Punkten. Ja, aufgrund dessen, dass ich schon andere Bilder gesehen habe, gebe ich ihr, ich würde auch 5 geben, aber ich sage 6, weil ich weiß, sie kann mehr auf diesem Level. Wenn sie will, wenn sie will. Wenn sie will, kann sie mehr, ja. Kommt sie immerhin auf 6 Punkte bei den Augen. Jetzt kommen wir zum Mund. Mund, das an der Stelle sei verraten, bei mir das Kriterium, wenn sie ein Weizenglas im Mund kriegt, dann, ja. Chris. Aber nicht nur vom Umfang, sondern auch in der... Selbstverständlich. Mund... Und das ist schwierig. Also Mund, pff, da tue ich mich auch noch ein bisschen schwer. Also ich muss sagen, ja, ich gebe halt eine 4. Und zwar damit wir auf eine 5 kommen. Weil, um das jetzt mal vorwegzunehmen, sie ist insgesamt eine Durchschnittsfrau. Finde ich. Ja, absolut, ja. Mit leichter Tendenz zur Qualitätsfrau. So, Girlfriend-Faktor. Also das kann man vielleicht nochmal ganz kurz erklären für die ganz Bekloppten. Also wenn du mit diesem Girl durch deine Hut marschierst. Was sagen da deine Homies? Und dementsprechend musst du es bewerten. Also Chris, was würden deine Homies sagen, wenn du mit Dorothee durch dein Viertel ziehst? Ich glaube, sie ist recht hochgeschossen, oder? Sie sieht sehr groß aus. Puh. Weil sie da so sitzt, meinst du? Ja, ja, ich denke mal, sie wird so 1,72, 1,73 würde ich sie einschätzen. Ich würde schon auf, kann man auch Halblinge geben? Nein, so einen Scheiß machen wir nicht. Dann gebe ich 7. Ja, doch, da würde ich mich anschließen. 7 Punkte würde ich auch sagen. Also ich denke schon, dass da das ein oder andere Oho durch die Straßen meines Kleinen. Vor allem, wenn sie das richtige Oberteil anhat, glaube ich, dann kommt auch ein Aha. Da kommen wir jetzt dazu. Buddy, hier geht's von 0 bis 100 und auf dem Bild, das wir uns hier angucken dürfen, muss man sagen, es ist schon was im Blüschen. Also, da kann man wirklich nicht meckern, das sieht richtig gut aus. Insgesamt, finde ich, macht sie wirklich eine gute Figur und wenn man so ein enges und kurzes Kleid tragen kann, kann man am Body aus meiner Sicht auch nicht allzu viel aussetzen. Sie ist natürlich definitiv schon älter als 20 und jeder Mann weiß, ab 20 beginnt der Verfall. Von daher muss man da so ein bisschen Punkte abziehen. Dazu ist sie Politikerin und aus dem Grund wahrscheinlich wahnsinnig spießig. Ich gebe, weil ich weiß, es gibt natürlich noch nach oben hin einiges zu holen, 75 Punkte. 75, ich würde 80 sagen. 80 Punkte. Und man muss dazu ganz kurz vielleicht noch sagen, wir sind natürlich nicht sexistisch. Also das ist klar. Deswegen gibt's bei uns auch für Buddy ein bisschen mehr Punkte, um einfach das nochmal zu unterstreichen. 76 Punkte insgesamt für den Buddy. Ja. Aber da kenne ich natürlich noch aus WWE-Zeiten die ein oder andere Punktzahl. Ich würde sagen, damit ist sie echt gut bedient dafür, dass sie keine professionelle Sportlerin ist. Ja, das stimmt, ja. So, und sie kommt auf eine Gesamtpunktzahl von 100. Exakt 100 Punkte. Im Endeffekt ist sie der Nullpunkt, kann man sagen. Ja. Sie ist der Nullpunkt. Die gilt es jetzt zu schlagen. Bin ich mal gespannt, wen wir in der nächsten Folge dann bewerten. Bei der Wahl-O-Mat-Ausgabe. Der Wahl-O-Mat-Ausgabe, absolut. Tja, Chris. Oh, ich wollte eigentlich mit dir noch über Ding reden. Über? Breaking Bad. Ich fand's gut. Ich fand den Payoff am Ende schwierig. Ich dachte, dieses Spiel geht noch ein bisschen weiter, dass Hank weiß, dass er es ist. Hätte ich auch gedacht, dass die sich das dann noch so ein bisschen in die Länge ziehen. Und ich hätte aber auch, ich habe ja zu dir schon gesagt am Telefon, ich fand die Geschichte mit Jesse wirklich schwierig. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich mag diese Transformation zum Verrückten, der jetzt irgendwie alles bereut und damit nicht klarkommt, dass er so viel Geld hat und so weiter. Das finde ich nicht so gut. Walt fand ich überraschend geil in dieser dieser Folge jetzt. Den habe ich ja zum Schluss nicht mehr so gemocht. Walt ist mir in den letzten Folgen der fünften Staffel, also nicht in den ersten Folgen der fünften Staffel und auch in der vierten Staffel tierisch auf den Sack gegangen. Aber warum? Man hat doch diese Transformation bekommen, dass er einfach erst nicht in Danger, he is the danger. Das hat man gemerkt. Das ging mir aber viel zu schnell. Und es wurde nicht logisch hergeleitet aus meiner Sicht. Wo ist da, der hat sich vorher vor jedem Scheiß in die Hose geschissen. Wo war der Punkt, dass er jetzt plötzlich the danger ist? Wann begann? Das Ding, als er da Tuco fertig gemacht hat und diesen Typen da in die Luft gesprengt hat in der ersten Staffel. Wo er da im Büro steht, meinst du? Ja. Da hat er gemerkt, ey, das sind auch nur Menschen. Ja, ja, aber da habe ich noch verstanden, aus welcher Motivation heraus das passiert. Weil das musste, er hatte keine andere Wahl. Ja, damals und vor allen Dingen hatte er ja nichts zu verlieren, weil er war ja todkrank. Ja. So, und jetzt? Also für mich ist sinnbildlich die Geschichte mit Gustavo. Es ist doch auch klar. Walter White war immer die Person, die auch die halt klar gedacht hat, so, weißt du? Und wenn Jesse jetzt auf einmal das ganze Geld da auch an Ermantrouds Enkel spenden will und an diese ganzen Typen, das macht einfach keinen Sinn so. Das wirft nur wieder Fragen auf. Warum hat das Kind auf einmal Millionen Dollar auf dem Konto? So, Jesse, halt die Füße still. Und er hat es ja auch gesagt in der Folge, versuch ein normales Leben zu führen. Und es nervt schon wieder. Warum muss Jesse wieder Scheiße bauen? Das ist auch eine Art von Scheiße bauen. Ich fand diesen Monolog von Badger großartig. welcher Monolog von? Ach so, das dann, ich habe hier was niedergeschrieben. Ja, das mit Star Wars oder was das war. Star Trek, ja. Ja, ist scheiße. Ja. Warte, ich Badger ist sowieso super. Der ist lustig, Original, ja. Aber. Woher kennt man den denn noch? Der kommt mir so bekannt vor. Ja, eigentlich schon. Soll ich mal nachgucken? Nö,